Kundgabe 5746. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.08.1953. Verbreitung des Evangeliums an Gottes statt. Der geistige Not zu steuern soll eure größte Sorge sein. Ihr sollet helfen, die Menschen wieder zum Glauben zu führen, ihnen durch Vermitteln der Wahrheit etwas zu geben, was ihnen glaubwürdig erscheint. Ihr sollet ihnen geben, was ihr von mir selbst empfangen habt, und sie aus der Nacht des Geistes herausführen, die sie noch gefangen hält und sie ins Verderben bringen wird, wenn sie ihr nicht entfliehen, ehe es zu spät ist. Der Tag des Endes rückt immer näher, und die Menschheit ist ahnungslos, was ihr bevorsteht, weil sie dessen nicht achtet, was verkündet wurde seit Beginn dieser Erlösungsperiode, weil sie nicht glaubt, was durch Seher und Propheten in meinem Auftrag vorausgesagt wurde. Und sie geht also völlig unwissend dem Ende entgegen, denn das ihr unterbreitete Wissen nimmt sie nicht an, weil es ihr nicht glaubwürdig erscheint. Und es gibt nur noch die Möglichkeit, dieses Wissen den Menschen immer wieder anzutragen und sie zu belehren, dass es nicht menschliches Verstandeswissen ist, das ihnen dargeboten wird, sondern dass es von mir selbst euch zugeleitet wurde, um der Menschheit Kenntnis zu geben von dem Bevorstehenden. Die Menschen dauern mich, dass das Ende sie unvorbereitet antreffen wird. Sie dauern mich, weil die von Menschen verbildeten Glaubenslehren Anlass ihres völligen Unglaubens sind und weil ich ihnen verhelfen möchte zum rechten Glauben. Sende ich euch ihnen entgegen, dass ihr sie belehret in meinem Namen, dass ihr ihnen das anbietet in reiner Form, was sie ablehnten bisher, weil es verbildet war. Gebet ihnen eine Speise, die ihnen mundet und sie nach mehr verlangen lässet, auf dass sie kräftig werden an ihrer Seele und diese Seelennahrung nun nicht mehr missen wollen. Verbreitet mein Evangelium unter den Menschen und gedenket der großen geistigen Not, die nur zu beheben ist, durch Zuleiten meines Wortes. Und lasset keinen aus, denn alle befinden sich in dieser Not, die noch nicht meiner Kirche angehören, die noch nicht im lebendigen Glauben stehen an mich und meine Lehre. Denn es ist ein großer Irrtum, dass die Menschen meiner von mir gegründeten Kirche angehören, so sie sich nur zu einer Geistesrichtung bekennen mit dem Munde, so sie nicht den lebendigen Glauben haben und im Wirken des Geistes stehen. Diese aber wissen auch um das Ende. Sie wissen, was ihnen bevorsteht und dass nur noch kurze Zeit ist bis zum Ende. Doch es sind nur wenige, die darum wissen, weil nur wenige sind, in denen mein Geist wirken kann, die in Wahrheit meiner von mir selbst gegründeten Kirche angehören. Darum ist die geistige Not so groß und darum solltet ihr eifrige Arbeit leisten, um noch für meine Kirche Menschen zu gewinnen, um ihnen Kunde zu geben von dem nahen Ende und sie zu ermahnen, eifrige Seelenarbeit zu leisten, auf dass sie nicht verloren gehen, so das Ende gekommen ist, auf dass sie, als meiner Kirche angehörend, auch im letzten Glaubenskampf mir treu bleiben, bis ich komme, die meinen zu holen in mein Reich. Bringet ihnen mein Wort, das ihnen Licht und Kraft gibt, so sie nur willig es anhören und aufnehmen in ihre Herzen. Verhelfet ihnen zum Glauben und führet sie heraus aus der großen Not, ehe es zu spät ist. Amen.